Lassie ist der berühmteste Langhaar-Collie überhaupt, davon bin ich überzeugt und das schon ziemlich lange. Heute vor 80 Jahren fand übrigens die Premiere des Films Lassie Come Home statt und da erinnert sich jetzt Dirk Böhling für uns dran. Als dieser Hund im Fernsehen in Serie ging, klang das zunächst einmal so. Und später so. '38 war das im wahrsten Sinne des Wortes noch Zukunftsmusik. Im Dezember dieses Jahres veröffentlichte die Saturday Evening Post eine Kurzgeschichte des US-amerikanischen Schriftstellers Eric Knight, in dem es um einen Hund ging. Wie war nochmal der Name? Lassie! Richtig. Lassie Come Home hieß die Geschichte, die zwei Jahre später als Roman erschien, mit einer fast märchenhaften Handlung. Wer von uns wird je erfahren, was im Herzen eines Hundes vorgeht? Die Collie-Dame Lassie ist die beste Freundin des kleinen Joe. Jeden Morgen holt die Hündin den Jungen von der Schule ab und trägt die Schulsachen nach Hause. Nun lauf zu. Und viel Spaß mit Lassie heute. Ja, Mutter. Doch die Idylle wird gestört. Sonst wäre es ja keine Geschichte, denn die Familie ist arm. Zu arm für einen Hund. Lassie kostet einen Haufen Geld für Futter. Und wir müssen doch auch was zu essen haben. Wir müssen Miete zahlen. Es ist eine schwere Zeit für uns. Vater ist arbeitslos. Er hat wirklich schon genug Sorgen. Lassie wird verkauft, so sieht's aus, an einen Herzog und dessen Enkelin weit weg von Joe. Ich habe einen neuen Hund, der beste Collie, den ich je gesehen habe. So was Schönes hast du noch nie gesehen. Na guck. Oh, ist die schön. Die Reise von Lassie beginnt aber an dieser Stelle gerade erst, denn die treue Hündin reißt ihrem neuen Herrn aus und macht sich auf den beschwerlichen und abenteuerlichen Weg nach Hause zu Joe. Eine herzerwärmende Geschichte. Ideal, um in den USA vom Weltkrieg abzulenken und ganz klar auch ein guter Kinostoff. So jedenfalls denken die Filmemacher bei MGM und sichern sich die Rechte. Darstellerinnen und Darsteller sind schnell gefunden, nur die Hauptrolle ist etwas schwieriger zu besetzen. Was folgt, ist ein großes Hundecasting auf dem Studiogelände. Über 100 Züchter präsentieren ihre Collies, darunter auch Hundetrainer Rud Weatherwax mit seinem Rüden Paul, der das größte schauspielerische Talent besitzt. Fortan rennt, bellt und jault sich also Paul, übrigens an der Seite eines anderen künftigen Weltstars namens Elizabeth Taylor, durch die Dreharbeiten. Bis zum Happy End. Lassie wird zum erfolgreichsten Leinwand- und Fernsehhund aller Zeiten, bekommt eine eigene Autogrammkarte mit Pfotenabdruck und, ebenso wie sein Hundekollege Rintintin, einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Bis heute gibt es 21 Verfilmungen und 6 Fernsehserien rund um Lassie und sogar eine Tierversicherung, die genauso heißt. Das Licht der Welt erblickte die schöne Collie-Dame, die in Wahrheit ein Collie-Herr war, am 7. Oktober 1943. Das war heute vor 80 Jahren. Ja, schon gut.